der goldenen Morgenstund ziehen wir aus des Tales Grund und wir tanzen froh hinein in den frühen Sonnenschein. Hoch hinauf auf Bergeshöhen, um ins Auge Luchs zu sehen, lasst uns feiern diese Zeit, die der Sommer hält bereit. Du lässt deine Arme ziehen, in die Felder golden stehen. In langer Nacht habe ich an dich gedacht. König Sommer.